Hi, hier ist Jill Böttcher. Ihr kennt mich aus der Serie Conan. Ich spreche die Sonoko. Und ich grüße alle Leser der Conan News ganz lieb und freue mich, dass ihr Fans dieser Serie seid. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zum 6. News-Podcast im Jahr 2017. Heute geht es mal wieder um die News aus dem letzten Monat. Das ist der Mai 2017. Wir haben wieder einiges für euch im Gepäck. Und mit dabei ist heute auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo. Ich begrüße unseren Stargast. Hallo Kevin. Schönen guten Abend. Mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Ja, gut, dann starten wir direkt durch. Ihr habt ja schon zu Beginn ein paar nette Grußworte von Jill Schulz gehört, beziehungsweise Jill Böttcher, der Synchronsprecherin von Sonoko. Vielen Dank nochmal an Olli, dass er die auf der Hanami Wars aufgenommen hat. Vielen Dank dafür. Ja, danke schön. War sehr schön, mal einen Synchronsprecher live von Conan zu treffen. Es ist ja immer sehr schön. Ihr habt das ja auch schon erlebt, ihr beide. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich fand's super nett. Danke nochmal, dass sie überhaupt die Worte sozusagen kurz aufgenommen hat. Ja, vielen Dank da auch von mir und denke von uns allen. Ja, natürlich. Ja, dann machen wir weiter mit einer Meldung zum Conan-Forum. Da fand ja jetzt der Charakter-Contest statt im Mai 2017, wie gesagt. Wir hatten dazu auch einen Livestream gemacht, wo wir die ersten Gruppen ausgelost haben. Und mittlerweile hat der Charakter-Contest auch sein Ende gefunden. Und um das Ende hier vorwegzunehmen, Kent hat gewonnen. Spoiler? Ja, fast. Das war, Kevin, du musst mit der Zeitmaschine nochmal 2 Jahre in die Zukunft reisen. Gott sei Dank, muss man so. Gente hat vor 2 Jahren gewonnen. Diesmal war er nur, in Anführungszeichen, im Finale. Ja. Dafür hat dann diesmal Jin gewonnen, zum ersten Mal. Glückwunsch. Sehr geil. Finde ich aber auch mal ein verdienter Charakter, denn ich bin ja so Fanfiction-affin und habe irre viele Geschichten schon seit Jahren über Jin gelesen. Dementsprechend, wenn man jetzt denken mag, er ist ja der Böse und eigentlich sollte man ihn nicht unbedingt mögen müssen. Nur mehr als gerne. Als Charakter ist er auf jeden Fall eine... Ach, ich beneide ihn um seine Haare, also das ist gut. Genau, als Charakter ist er auf jeden Fall wichtig für die Serie und dementsprechend doch bei vielen auch beliebt, wie man dieses Jahr gesehen hat. Ja, und ich muss sagen, endlich muss ich dazu sagen, weil ich hatte ja schon damit gerechnet, dass er den dritten Contest oder so gewinnt, aber er hat sich ganz schön Zeit gelassen. Ja, als Erzfeind von Subaru Okiya, ich habe das immer noch, das Duell im Hinterkopf, hatte ich ja schon gesagt, aber ich habe ihn dann im Finale tatsächlich doch unterstützt, weil ich nicht wollte, dass Conan ein zweites Mal gewinnt und Genta, ich meine ganz ehrlich, Genta, warum sollte der nochmal gewinnen? Er hätte für mich keinen Sinn ergeben, demnach hat dann auch Jin verdient gewonnen, mit 117 Punkten war es am Ende vor Conan mit 94 und Genta mit 38, ganz weit abgeschlagen. Punkten. Wir hatten das System ja im Finale ein bisschen verändert, dass man auch über die Beiträge Punkte bekommen kann. Und ja, vielen Dank an alle, die beim Charakteren-Contest fleißig mitgevotet und ihre Favoriten unterstützt haben. Dann nochmal herzlichen Dank an alle Teilnehmer, dass es so fleißig da im Forum zugange ging. Und ja, genau, parallel hatten wir auch, wie schon erwähnt, ein Tippspiel zum Charakter-Contest laufen. Diesmal das zum ersten Mal und das wurde natürlich auch passend zum Ende des Charakter-Contests beendet. Und da stehen auch die Sieger fest. Gewonnen hat, überraschenderweise muss ich ehrlich sagen, Debbie Cordeau, liebe Grüße an Sie, in der allerletzten Runde noch nach vorne geprescht. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, aber dadurch, dass Jin gewonnen hat und sie im Finale auf Jin gesetzt hat, hat es dann tatsächlich doch noch geklappt. Und Mr. Holmes, der von Anfang bis zur vorletzten Runde geführt hat, quasi immer haushoch, ist noch auf Platz 2 ins Ziel gekommen. Ja, so endet es also, manchmal. Debbie hat an der Stelle ja auch ihren absoluten Lieblingscharakter unterstützt. Sie ist ja schon seit Jahren Jin-Fan, soweit ich weiß. Und da hat sie dann noch großes Glück gehabt. Also das ganze Tippspiel bestand ja so ein bisschen aus Strategie und ein bisschen auch aus Glück. Und ja, da hat sie echt in der letzten Runde nochmal enormen Glück dann gehabt. Genau, Bianca, du bist ja auf Platz 5 vorangekommen. Das ist ja auch aller Ehren wert, muss ja, ich sagen. Ja, mit meiner Strategie der kleinen Mäuschenschritte. Ich habe meistens immer nur so 10 bis 20, ganz selten mal 30 Kreditpunkte verwettet. Und ja, ich muss sagen, ich musste natürlich auch Glück haben, dass die anderen sich verzocken, weil einige sind ja komplett aus dem Spiel schon rausgeflogen gewesen und einige haben bis auf den letzten Punkt im Finale noch gezockt. Also die Strategie war auf jeden Fall interessant. Gewinnen kann man damit nicht, es sei denn, man hat wirklich Glück und es verzocken sich alle. Aber ich hatte irre viel Spaß dabei und würde sogar darauf hoffen, dass wir das nächstes Jahr wieder so machen. Ja, mal sehen. Wir sind natürlich auf Feedback gespannt. Also wenn ihr am Tippspiel teilgenommen habt, das beobachtet habt oder wie auch immer oder einfach Feedback zum Charaktercontest abgeben wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Bei uns im Conan-Forum, conanforum.org. Und dann wird es höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr wieder eine weitere Auflage geben. Da freue ich mich jetzt schon ganz persönlich drauf. Und dann gewinnt hoffentlich mal wieder jemand anders. Wir hatten ja bisher keinen doppelten Gewinner. Von daher, vielleicht wird es ja nächstes Jahr. Wobei ich aber sagen muss, du meintest ja eben auch, du hättest nicht so gerne, wenn Conan schon wieder gewonnen hätte. Ich würde sogar sagen, bei Conan wäre das eigentlich noch richtig verdient oder auch absehbar, weil er ist nun mal der Hauptcharakter und er ist super toll, finde ich auch allemal. Und es würde mich nicht wundern, wenn auch gerade viele neue Ankömmlinge im Forum sind, die Conan zum ersten Mal sehen und ihn dann als Favoriten voten. Also ihm würde ich es auf jeden Fall gönnen. Jetzt bei Genta, das war ein Gag, der war einmal gut. und jetzt im Finale noch ein zweites Mal gut. Ja. Naja. Gut, werden wir sehen, was dann in einem Jahr passiert. Jetzt auf jeden Fall der Charaktercontest beendet. Jin hat verdient gewonnen, wie ich sagen muss. Und ja, zudem gab es bei uns auch noch vom Conancast eine weitere Ausgabe, die 105. zur Special Black Edition Part 2. Ja, da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn euch der Sonderband interessiert. Ist, wie gesagt, sehr gelungen. Könnt ihr dort auch im Podcast genauer anhören. Alles weitere zu diesem besonderen Sonderband, der zweite zur Special Black Edition Reihe. Und wir machen weiter mit dem Anime in Deutschland, wo ja kürzlich der 21. Film im Kino lief. Wenn ihr diesen Podcast rechtzeitig hört, war das am vergangenen Dienstag. Und zuvor wurde schon ein deutscher Trailer und ein deutsches Plakat veröffentlicht. Ich meine, da hat diesmal Lasse die genauen Informationen zu, nicht wahr? Richtig, das wurde im Vorfeld auf verschiedene Kinoseiten gestellt, tatsächlich. Ich möchte nur ganz kurz sagen, mittlerweile auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Kase verfügbar. Genau. Aber am Anfang eben, manche Kinoseiten irgendwie hatten nur das japanische Poster und den deutschen Titel Trailer, manche hatten beides, manche hatten auch nur den deutschen Trailer und das japanische Poster. Das war irgendwie ein bisschen komisch, dass das nicht koordiniert sofort von Kase gestartet wurde. Aber naja, das Poster ist eben eine sehr identische Adaption des japanischen Posters, eben mit dem offiziellen deutschen Schriftzug jetzt, der purpurrote Liebesbrief. Den ich wunderschön finde. Boah, so wie das Original, ne? Was ich lustig fand, ich hatte ja für den Artikel auch nochmal auf die Kase-Seite geguckt, um wirklich zu sehen, ist das nicht auch irgendwo noch offiziell von Publisher-Seite hochgeladen? Und da hatten die auf ihrer Anime-Night-Seite den englischen Titel Crimson Love Letter drin. Und dann habe ich, nachdem ich die News fertig hatte, am nächsten Tag nochmal reingeguckt, da stand schon plötzlich der purpurrote Liebesbrief drin. Also, vielleicht haben die Kinos da auch mal wieder aus Versehen ein bisschen was zu früh online gestellt. Ja, davon muss man ausgehen, denn das ist ja schon öfters vorgekommen, dass Kinos gerade bezüglich der Anime Nights von Kase ja dann selbst nach vorne geprescht sind und Inhalte geleakt haben, die Kase selbst noch gar nicht verraten wollte. Ja, da haben wir auch mehrfach schon drüber berichtet, dass da diverse Kinos, ich weiß gar nicht welche, das war eins in Österreich, hatte irgendwann mal das Plakat. Ja, Cineplex. Ja, veröffentlicht. Ja. Ja, dadurch kam ja erst das ganze, unsere Conan ganze Berichterstattung. Gerecht. Ja, überhaupt, erst genau. Zustande. Ja, im Januar. Ursprünglich noch mit Film 20 und jetzt aber Film 21, Gott sei Dank. Ja, man muss aber auch sagen, dass Film 21 halt nun mal ausnahmsweise sogar auf Japanisch in den deutschen Kinos lief und dementsprechend das Plakat auf jeden Fall in den Kinos rundgegangen ist. Und ja, das Deutsche, das braucht halt wirklich noch eine Weile. Also ich denke mal, dass sich die Kinos auch oft nicht entscheiden konnten, nehmen sie jetzt das Japanische oder das Deutsche. Und dass die gar nicht wussten, ach, wir hätten das Deutsche noch gar nicht veröffentlichen dürfen. Aber es ist ja an sich auch egal. Also ich finde immer, es ist halt nur das Plakat und ich kenne es im Japanischen und im Deutschen ist es ungefähr ähnlich. Also mein Auge verwirrt das jetzt nicht so. Nö, es ist nur einfach halt ein bisschen verwunderlich und leicht. Also es wirkt unprofessionell. Ja, ich wollte es gerade sagen. Allerdings eher von Kinoseite natürlich. Ich meine, Kase kann da ja nicht wirklich was dafür, wenn die Kinos einfach mal wieder Scheiße bauen. Nee, ich habe da auch mal mit einer Kase-Mitarbeiterin gesprochen. Es ist so, da machen ja wirklich, wenn man das aufteilt, das sind ja hunderte Kinos und irgendeines springt immer, ne, und macht immer was Eigenes und tanzt aus der Reihe und dann kann man halt nichts machen, also ja. Ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir einen Conan-Film im Kino gesehen haben. Haben wir ja schon lange darauf gewartet. Und vor allen Dingen, dass wir ihn so kurz nach der japanischen Premiere gesehen haben. Weil auf Deutsch kommt er ja jetzt erst nächstes Jahr, wenn überhaupt. Ich denke mal, er kommt, aber man müsste auf jeden Fall noch länger warten, wenn man ihn jetzt leider nicht gesehen hat. Es ist noch lange hin und ich stelle mir die Frage, ob jetzt viele in ihrer Entscheidung beeinflusst werden, ob sie sich später die DVD kaufen. Also ob das jetzt ins Positive geht mit, ach, der Film war so toll auf Japanisch, den kaufe ich mir auf jeden Fall auf Deutsch nochmal fürs Regal. Oder gibt es einige Leute, die sagen, so, ich habe den jetzt einmal gesehen, jetzt muss ich ihn nicht nochmal sehen. Da bin ich echt mal gespannt darauf, wie sich das auswirkt. Ich persönlich würde aber sagen, ich wünsche mir mehr davon für die Zukunft. Also ich gehe davon aus, dass sich das sehr positiv auswirken wird. Denn wenn man einmal das auf der Leinwand gesehen hat, dann denkt man noch, boah, das war ja der Hammer. Den brauche ich auch auf Deutsch auf jeden Fall nochmal. Und nicht nur für das Regal, sondern da geht es ja dann auch wirklich um die Synchronisation. Mensch, ich habe das mega Ding auf der Leinwand jetzt gesehen. Wie kommt das dann auf Deutsch rüber? Darum geht es ja dann. Und ich glaube auch nicht, dass das den DVD-Verkäufen 2018, wenn der Film dann kommen sollte, wenn er dann zu diesem Zeitpunkt kommt, dass das dem abträglich sein wird, glaube ich. Nee, nee. Weil vor allem, es gibt ja auch seit Film 19 bei Anime On Demand die Option, sich den Film für 2 Tage auszuleihen. Und das ist ja im Prinzip, auch, da könnte man ja auch sagen, ja, dann kaufen sie sich die aber nicht, sondern bezahlen nur weniger. Und das kostet ja sogar noch weniger als eine Kinokarte. Stimmt. Also, wenn das hat die Verkäufer auch nicht eingeschränkt, DVDs und ja. Was mich eigentlich noch mehr interessiert, ist ehrlich gesagt, ob es wie bei One Piece Gold, der letztes Jahr kam von Kase, der lief ja auch zuerst mit Original mit Untertiteln und dann später nochmal in einer synchronisierten Fassung. Weil wir müssen natürlich einsehen, Detektiv Conan ist hierzulande nicht das Zugpferd. One Piece ja, aber auch nicht, ne? Also unter Anime-Fans ja, aber nicht unter Kinogängern. Ja, aber genau, Moment, also das weiß ich nicht so genau, weil es gibt eindeutig viele Leute unserer Generation, die One Piece zumindest in den Anfängen mal gesehen haben und die halt gelegentlich ins Kino gehen und sich überlegen, ja, was läuft gerade? Nichts Interessantes, aber wenn sie sehen, oh, One Piece habe ich früher mal geguckt, davon könnte ich mir einen Kinofilm angucken. Könnte schon sein, dass das dann gut gelaufen ist oder gut läuft. Ja, es ist ja auf jeden Fall gut gelaufen, weil sonst hätten sie ja nicht nochmal die deutsch synchronisierte Fassung angeboten. Ja, und ich muss sagen, bei den Kase-Verkaufscharts war es auch immer so, dass Detective Conan und One Piece immer recht weit oben waren. Ich glaube, One Piece immer ein bisschen vor Detective Conan, aber es hat sich nicht viel genommen im Endeffekt. Und bei den Kino-Ausstrahlungen zielt man ja nicht auf die allgemeinen Kinogänger, sondern dadurch, dass man es halt nur an einem Tag macht, zielt man ja speziell auf die Anime-Fangruppe und insbesondere auf die Detective Conan-Fangruppe. Ja. Und da ist ja klar, dass man die auf jeden Fall erreicht. Und das sehe ich ja bei One Piece genauso wie bei Detective Conan. Okay, One Piece vielleicht noch ein paar mehr andere Leute, würde ich vielleicht vermuten, aber würde ich nicht denken, dass sich das viel nimmt und man müsste abwarten, ob da noch irgendwas kommt. Ich glaube, bei Conan, als das im Kino lief, da hat man wirklich nur in Anführungszeichen, ist ja toll, ist ja super, nur die Fans angesprochen und sonst niemanden. Also wenn ich zufällig, also wenn ich jetzt ein Hans Wurst wäre oder ein Otto Normalversager und ich laufe am 30. Mai ins Kino, in den Cinemax und dann sehe ich da Conan, dann denke ich mir, ja, okay, aber ich bin jetzt nicht hier reingekommen, um zu gucken, was hier so läuft heute, sondern ich bin reingekommen, weil ich wegen dieses einen Filmes hergekommen bin. Und den sehe ich dann auch an. Und ich, also, wisst ihr, was ich meine? Es geht ja niemand ins Kino und sagt, oh, ich gucke mir heute mal einen x-beliebigen Film genau an. Genau das ja, ich, ist ich, der ich, Punkt, ich, den ich meine. Danke. Ich wollte gerade sagen, geht heutzutage noch jemand ziellos ins Kino? Aber man guckt ja auf der Website oder so schon mal und dann sieht man, oh, Detektiv Conan, das kenne ich aus der Kindheit. Ja, kann ich mir ja anschauen, warum nicht? Reserviert ist reserviert. Zack, bumm, klick, ja, fertig. Oder man geht ins Kino, guckt einen anderen Film, aber sieht eine Werbung. Gerade für die Kasee Anime Nights sieht man ja ganz oft die Werbeplakate in den Kinos, die es ausstrahlen. Und da gucke ich zum Beispiel öfter mal nach, wenn es mich interessiert. Vielleicht tun andere das auch, die da vorbeilaufen. Also ich habe mich auch schon über das nachfolgende Programm informiert da. Ja, wir sind ja auch Anime-Fans, muss man dazu sagen. Wir gehen ja so oder so. Ja. Zu Anime und vor allem bei Detektiv Conan ins Kino. Fun Fact übrigens, in Japan hat damals Detektiv Conan Film 20 an den japanischen Kinokassen mehr eingespielt als One Piece Gold. Oh, okay. Aber One Piece Gold wird halt auch in den USA gezeigt und so und deswegen dementsprechend hat es das wieder überholt. Ja, der Film hat insgesamt ein höheres Einspielergebnis, aber damals an den japanischen Kinokassen, nur Japan, war Conan ganz leicht vorne. Ja, Schatz feiert. Ja, ansonsten gab es noch zur Premiere von Film 21 in Berlin eine kleine Aktion von Kase. Da gab es ein kleines Maid-Café und so weiter und auch noch ein paar Gewinne konnte man da abstauben, wenn man im Conan-Style erschienen ist. Und zudem war der 21. Film auch die Europa-Premiere. Also erstmal in ganz Europa war der Film zu sehen, in Deutschland und in Österreich. Also das auch sehr faszinierend, ganz muss ich sagen. Ganz Europa? Ganz Europa, auch mit Russland eingerechnet. Ein kleines gallisches Dorf. Ja, okay, gut. Dann kommen wir nochmal zu Film 20. Der ist auch nicht ganz uninteressant, läuft zwar nicht im Kino, aber dafür haben wir jetzt einen genauen Release-Termin, wenn man denn Amazon.de trauen mag, nicht wahr, Kevin? Ja, in der Tat. Wenn man das wirklich mag, dann soll der Film im September erscheinen auf DVD und Blu-ray, nämlich am 29. September. Ich denke, ja, das ist ein Datum, das wir auch durchaus einhalten können. September finde ich gut. Ich möchte ungern wieder auf Oktober oder November gar fallen. Ende September gefällt mir sehr. Und das heißt ja auch, Konnichi, Fragezeichen. Ausrufezeichen. Gerne wieder zeigen. Animagic, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Animagic ist ja Anfang August, das wird schon schwierig. Ah, okay, wird schwierig dann, ja. Aber Konichi zwei Wochen vorher, wahrscheinlich, glaube ich, die zwei Wochen vorher, dann Mitte September ist die immer ungefähr. Aber was mich auch ein bisschen stört an dem Release-Termin, wenn er denn so stimmen sollte, ist, dass genau zwei Wochen vor Film 20 noch die dritte DVD-Box erscheint. Das heißt, man hat da ziemlich viel Detective Conan so auf einem Haufen und die DVD-Box ist ja auch nicht wirklich günstig, muss man dazu sagen. Viel für den Geldbeutel. Ich denke, das ist eine gute Sache. Denn der Film, der wird ja gekauft. Von jedem. Ja, also ist das er stimmt. So. Die Boxen eher nicht unbedingt. Weil sich da ja auch die Fans nicht ganz einig sind über deren Sinn und Unsinn nach wie vor. Ich denke, es hat Sinn, die Box an den Film zu pairen oder zu richten, um so die Aufmerksamkeit des Filmes irgendwie auch auf die dritte Box zu... Ja, da hätte man es aber am gleichen Tag machen können. Das wäre dann, kriegst du ins Regal, das wäre zu viel Geld. Film 20 kaufen, aber zwei Wochen später ist er auch vollkommen egal. Also. Nee, das ist nicht, du gehst dann nicht in den Laden und siehst, oh, die dritte Box und oh, der Film und scheiße, ich habe nicht so viel Geld, sondern du kaufst dir erst das eine und dann gehst du später nochmal hin und dann hast du wieder Geld dabei. Ja, ja, okay, wenn man es so macht, dann hast du natürlich recht. Ja, okay. Ich werde mir den Film 20 auf jeden Fall auch kaufen, das ist ja keine Frage. Wenn er denn dann tatsächlich erscheint, das steht ja noch im Raum, aber Amazon war da ja in den letzten Jahren immer sehr zuverlässig, soweit ich da informiert bin. Ja, und wer nicht weiß, worum es denn in diesem Film geht, da hat per se auch eine neue Synopsis, nennt man das, glaube ich, veröffentlicht. Da könnt ihr auch bei uns gerne mal lesen, worum es denn in Der dunkelste Albtraum so geht. Genau, dann springen wir auch schon über zu ProSieben Max. Beim Anime in Deutschland gibt es ja nicht nur die Filme, sondern auch zum Glück den TV-Sender, der Detective Conan weiterhin immer schön ausstrahlt und das über Himmelfahrt gleich mit einer Extraladung, da hatten wir auch schon drüber berichtet. Am Donnerstag über Himmelfahrt liefen ganze 8 Episoden, Episode 145 bis 152 von 12 Uhr, ich glaube es ging ein bisschen früher los, 40 bis ungefähr 16.40 Uhr hat man da 4 Stunden lang Detektiv Conan anschauen können. Ganze 8 Folgen. Juhu, wer hat sich nicht gefreut? Ja, es war sehr kurios. Ja, auf jeden Fall sehr schön, dass es ausgestrahlt wurde. Und dann geht's auch regulär jetzt immer noch weiter. Wir sind, glaube ich, kurz vor Folge 160, 170 jetzt ungefähr, ja, durch den Himmelfahrtsmarathon gut vorangekommen. Um die 160. Ich denke, dieser Anime-Marathon, also ob das jetzt an Christi Himmelfahrt so eine tolle Idee ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, aber ich bin da nicht der Experte. Ich denke, das war ein sehr bedeutender Test für Detektiv Conan und für die Popularität von Conan. Also die Quoten waren insgesamt auch bei, ich meine, immer über 1%, 14 bis 49 Jahre. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig gewesen, an diesem einen Tag wirklich was rauszuholen. Denn so viel Conan an einem Tag heißt nicht, also meiner Meinung nach war das nicht das Zeichen für, ach, wir haben keine Idee, mach mal irgendwas, sondern das war das Zeichen dafür, hey, der kleine Knirps, der irgendwie wird der ja doch angeschaut. Wie sehr wird der eigentlich geschaut? Und wie groß ist seine Popularität wirklich? So nach dem Motto, wir treiben es auf die Spitze, bringen 8 Folgen, so viel kann sich niemand anschauen, ohne zu sterben. Okay, bei Detective Conan stirbt ja sowieso immer jemand. Aber ja, fand ich auf jeden Fall sehr schön, die ganzen Folgen da zu sehen. Und man spart natürlich auch eine Woche an Ausstrahlungszeit insgesamt. Dadurch, dass man 8 Folgen zeigt, hat man ja 7 mehr als sonst regulär. Ja, wobei ich das ein bisschen schade finde, weil ich dann immer denke, dann ist es eventuell schneller vorbei und wird schneller wieder aus dem Programm genommen. Nee, dann geht's ja wieder los mit Folge 1 von vorne. Ja, manchmal ja oder manchmal nicht. Ich dachte mit 334, komisch, jetzt hat mich Philipp verwirrt, ja. Ach, schade, schön wär's. Ja, dazu haben wir noch eine nächste Meldung, die Kevin besonders freuen dürfte. Beim Anime-Marathon wurde ja auch eine Szene aus dem Opening 26 gezeigt. Was hat es denn damit auf sich? Ja, also es gibt so einen Trailer, den ProSiebenMax veröffentlicht hat zum Anime-Marathon. Der ist auch ganz kurz und ganz hübsch und so weiter. Und da laufen halt alle rum, ne? Also die Reinen, weil, also Marathon, ne? Und da sieht man auch Conan, wie er seine Beine vertritt. Wobei ich glaube, die Beine kann man gar nicht wirklich sehen. Ne? jedenfalls läuft er dem Zuschauer entgegen. Und wenn man etwas genauer hinschaut, dann merkt man also, der sieht ja jetzt nicht gerade so aus, als wäre er aus Episode 1 entsprungen, mit seinem Kinn, das er hat, mit seiner eckigen Brille und den komischen Augen. Was ist da denn los? Ja, los ist, dass da dieser kleine Ausschnitt aus Opening 26 stand. Everlasting Love von Breakers. Ich glaube, Philipp ist da ein ganz großer Fan dieses Liedes, wenn ich mich recht erinnere. Ich mag es sehr, ja, tatsächlich. Ja, wir haben zu den Openings und Endings ja auch 2 separate Podcasts schon gemacht. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn euch das interessiert, die Openings und Endings. Ja, genau, von Episode 530 bis Episode 546 konnte man das Opening in Japan hören und konnten so auch laufen sehen. Ja, von 333 weit entfernt. Jetzt kann man da natürlich spekulieren, was da los ist, ne? Ob sich da einfach ProSiebenMax einfach den Ausschnitt illegal aus dem Internet gezogen hat. Ja, illegal ausstrahlt. Unmöglich und gar nicht so schwierig. Ja, oder ob da Lizenzen vorhanden sind, was man ja vermuten könnte. Ja, also ich vermute persönlich, dass ProSiebenMax einfach die Lizenzen an allen Folgen besitzt, schon immer besessen hat und einfach nur die ersten 333 Folgen zeigt, weil sie synchronisiert sind. Der Rest ist ja unsinnig, das anzukündigen, wenn es halt nicht synchronisiert ist. Man könnte Untertiteln zeigen, aber das müssen wir auch erstmal untertiteln dann natürlich. Und man wird einfach dann die Szene genommen haben, weil man den Ton nicht braucht. Okay, wäre beim Opening auch egal, aber man braucht ja nicht den Ton, man braucht einfach nur die Laufanimation und dann nimmt man die halt aus dem Opening, das man da so hat. Und wenn das so schön passt, haben wir vielleicht bei uns im Wiki geguckt, Detective Conan, wo läuft der mal? Ah, hier Opening 26, dann nehmen wir einfach das. So könnte also ich mir finde, das ist gut möglich. Wir hatten ja schon von, ich glaube, das war der Vincent Lalala, dass das Opening existierte ja schon auf Deutsch, aber es existierten die Folgen dazu nie. Genau, es existiert auch immer noch, das Opening, aber es gibt immer noch keine Folgen dazu. Ich erinnere mich auch an die Werbungen, die ja bei ProSiebenMax laufen zu können. Das waren auch immer, natürlich, nur Episoden innerhalb der Teile 33. Von daher ist das ein sehr seltsamer Schachzug. Oder ist das ein Hint, wenn es überhaupt ein Schachzug ist, an Detektiv Conan-Fans hier extra Das finde ich ein bisschen albern sozusagen. die haben da jetzt die eine Szene aus dem Opening reingepackt und das ist dann irgendwie der Hinweis von wegen... Ein Hinweis! Oh, notiert es euch. Wenn ProSieben Max sowas machen will, ich glaube nicht, dass sie, dann würden sie es einfach ankündigen. Ja. Eigentlich, ja. Das ist schon ganz nett. Was ganz interessant ist, jemand hatte geschrieben, das war das erste Mal, dass Detective Conan tatsächlich in 16:9 Format in Deutschland zu sehen war im Fernsehen. In einem Trailer, oh nein. Das gibt's doch gar nicht. War keiner von den Filmen, der noch auf RTL 2 gelaufen ist, damals in 16:9? Welcher war der letzte Film, der auf RTL 2 war? Film 13 tatsächlich. 13, ja, 13. Das müsste 16:9 gewesen sein, der ist ja nicht so alt. Okay, der 13. Film ist von 2009. Ja, dann also hast du die These gerade zerstört, glaube ich. Nein! Kabum! Ja, Mist! Aber die erste Folge! Folgenmaterial immerhin, ja. Conancast Mystery. Wobei wir am Ende der Episode 333, gab es eine Vorschau auf 334? Ich glaube nicht, oder? Nee, nur du bist und dann genau, alle dann war ja Ende. Träume, ja. Weil vielleicht hat ja auch nur RTL 2 das rausgeschnitten. Und Viva. Und jetzt kommt es bei ProSieben Max das erste Mal bald. Nein. Stellt euch vor, die Folgen existieren schon seit Jahren. Sie ja, wurden nur nie ausgestrahlt. Gibt sie raus und also, sitzt da im Keller und nee. Also ich persönlich vermute, um das nochmal aufzugreifen, dass ProSieben Max die Lizenz an allen Folgen hat, an der gesamten Detective Conan Serie bis hin zu 860 oder so, wo auch immer wir gerade sind, bei mir, ich glaube 68, stimmt tatsächlich, und hat einfach nur die ersten 333 Folgen jetzt angekündigt, beziehungsweise vorher waren es ja 111, weil sie die Lizenz natürlich haben und weil die ersten 333 Folgen davon synchronisiert sind und weil es unsinnig ist, was Unsynchronisiertes zu zeigen. Also. Und weil die ersten 111 Folgen offenbar insgesamt sehr vielversprechend liefen, quotenmäßig. Gut, machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da gibt es ja neue Informationen, so Best in the West. Was hat es damit auf sich, Kevin? Ja, nach wie vor kein Scherz, der Name. Genau, jetzt ist herausgekommen, dass er offenbar am 2. November erscheinen soll, was ich ja sehr schön finde, kurz vor meinem Geburtstag. Und die Seitenzahl wurde mit 400 angegeben. Der genaue Inhalt ist zwar noch nicht bekannt, sobald er aber bekannt ist, beziehungsweise sobald wir ihn verraten dürfen, verraten wir ihn. Natürlich. Conannews.org. Ja, also zum Inhalt, man glaube, so ein normaler Detective Conan Band hat, glaube ich, 180 Seiten oder so, oder wenn ich mich ungefähr nicht irre. Ungefähr, ja. Und der Special Black Edition Sonderband, also beide Sonderbände haben jeweils 512 Seiten, das weiß ich zufälligerweise, weil es so eine schöne Zahl ist. Und das müssen wir noch irgendwo dazwischen ansiedeln, also wahrscheinlich so 20 Kapitel oder so. Naja, werden wir dann sehen, wenn der Band dann erschienen ist. Und wenn wir weiteres dazu haben, lest ihr das natürlich bei uns auf conannews.org und hört es hier im Podcast und auch in einem speziellen Themenpodcast, der im November erscheinen wird, zum Handy-Sonderband Best in the West. Juhu! Best in the West, ja. Genau, wunderbarer Titel, finde ich. Ja, woanders ist er halt auch nicht gut, ne? Da ist er nicht der Beste. Da ist Yoshimichi. Oder Kokoro, je nachdem. Kokoro. Wobei, es gab auch den Detektiv des Südens und Nordens, gab es ja auch mal. Lass da bestimmt die Namen davon. Na, okay, das ist ein anderer Fall. Junya Tokizo und Natsuki Koshimizu. Ah, okay. Ah, gut. Ja, haben wir das auch geklärt. Lag mir auf der Zunge, vor, tatsächlich. Ne? Lügner. Machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir auch wieder ein paar Meldungen für euch parat. Zunächst die Meldung zu einem komödiantischen Spin-off zu Detective Conan, das jetzt in Japan gestartet ist. Was hat es denn damit auf sich, Lasse? Ja, richtig. In Japan gibt's ja die Shonen Sunday Super, was ein monatlicher Ableger der normalen Shonen Sunday ist. Dort werden auch immer die Detective Conan Manga-Adaptionen der Filme veröffentlicht, bevor sie in Bandform rauskommen. Also die Filme kriegen ja immer Adaptionen, wo die Assistenten die in Manga-Form umsetzen. Genauso wie die Anime-Film-Comics ähnlich. Wenn sie mal gerade nicht an den Short-Stories arbeiten, die wunderbar sind. Oder die Romanumsetzung der Filme. Und da wird jetzt auch ein lustiges Spin-off zu Detective Conan veröffentlicht, was sich um den Alltag der Täter-Silhouette, beziehungsweise einer bestimmten, glaube ich sogar, namens Hansawa dreht. Das Ganze heißt auch Hanin no Hansawa. Son, also der Täter ist Hanzawa, wenn man sich das anhört. Ja, der Name von Hanzawa hat auch schon ein Schriftzeichen aus dem Wort Täter mit drin, also das ist auch sehr humorvoll. Und das Ganze wird gezeichnet von Mayuko Kanba, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ja. Dieser Mangaka hat vorher nicht wirklich viel Bekanntes gemacht, also, aber gut. Wenn man ein bekannter Mangaka wäre, würde man auch nicht einen Spin-off für eine andere Serie zeichnen. Das Ganze wird nach jetzigem Stand monatlich in der Super veröffentlicht werden, da vermute ich auch irgendwann als Band rauskommen. Wie oft oder wie lang das insgesamt gehen wird, weiß man nicht. Hängt wahrscheinlich davon ab, wie das Feedback ist. So ganz allgemein. Ja. Solche Spin-off hatte Conan bisher noch nicht. Es gibt ja eins, wenn es die Attack on Titan-Fans kennen, hatte ich auch in der News geschrieben, Attack on Titan Junior High. Ja. Also Attack on Titan in der Mittelschule. Das ist lustig. Was ja auch als Anime-Serie tatsächlich umgesetzt wurde. Ist zum Beispiel so ein anderes Beispiel für Mangas, die so ein leicht humorvolles das Spin-off. Das gibt es auch bei Anime On Demand, oder? Ja, das gibt es auch bei Anime On Demand. Okay. Zu Nacht Uns habe ich auch im Artikel geschrieben, zu uns nach Deutschland wird es vermutlich nicht kommen. Nee. Denn wann? Wir kriegen keine Short Stories mehr, wir kriegen keine Anime-Filmcomics mehr. Manga-Adaptionen kriegen wir ja, sowieso nicht. Also. Ihr Fans, ihr seid schuld. Ihr seid schuld. Du bist auch ihr schuld, kauft Kevin. Nicht ein? Ja, ich hab die. Ja, hättest du Steffen Hautog mal überredet beim Interview. Ja. Du hast doch die besten Kontakte, Kevin. Ja, ich kann ja nichts machen, wenn ihr nicht einkauft. Ich kann nichts machen, wenn ihr nicht einkauft. Am ja, besten über den Wikishop noch. Ja, genau. Mhm. Ja, also ja. Ihr habt es in der Hand gehabt. So, jetzt gibt es also, keine Anime-Film-Comics mehr. Ich muss sagen, abseits der Anime-Film-Comics und Short-Stories und sonst was alles, fände ich es natürlich sehr schön, wenn dieses Spin-off nach Deutschland käme, weil es auch mal eine ganz andere Seite aufzeigt und weil es halt einfach lustig ist. Und ich meine, die Anime-Film-Comics sind halt einfach, ja, die rentieren sich ja nicht wirklich, weil zwei Anime-Film-Comics sind genauso teuer wie der Film im Endeffekt. Die Short Stories, ja, das ist ja schon ewig her. Damals lief Detective Conan nicht mehr so gut. War auf dem absteigenden Ast, weil die TV-Ausstrahlung fehlte und so weiter und so fort. Momentan geht's ja wieder bergauf und jetzt die Short Stories neu aufzulegen, wäre vielleicht ein großes Risiko. Aber die Sonderbände laufen ja auch gut. Risiko. Genau, und von daher denke ich mal, warum nicht? Also, wenn es nicht zu viele Bände sind oder so, könnte man es da vielleicht versuchen. Es schadet ja nicht im Endeffekt. Ja, ich finde auch der Sonderband, also zu den Gosho Aoyama Short Stories, der hat mir sehr gefallen. Also ich bin mir auch nicht sicher, wie gut der sich verkauft hat. Aber also ich bin froh, dass ich den habe oder dass es den gibt in Deutschland. Ich sag mal, aber wenn man das Täter-Spin-Off dann tatsächlich, ich nenne es einfach mal so, Täter-Spin-Off, wenn man das nach Deutschland bringen will, dann muss natürlich auch irgendwie Detective Conan mit aufs Cover vorne ja, drauf klar, oder so. Klar. Wird man in Japan wahrscheinlich auch machen. Hoffe ich doch, dann, ja, warum nicht? Aber genau, das weiß man nicht. Man weiß noch nicht mal, wie das in Japan da aussieht, wenn es nur jeden Monat erscheint. Dauert es ja auch eine Weile, bis man da was zusammen hat. Von daher dürfen es noch ein paar Jährchen werden, bis das hier in Deutschland dann vielleicht mal irgendwann erscheint. Ansonsten halt nicht. Eher nicht, ne? Also muss man realistisch sehen, die Chancen sind extrem gering. Ja, weil ihr auch nichts einkauft hier. Ja, ja, so, jetzt habt ihr es. Wir haben alle zu wenig Taschengeld, Kevin. Oh. Apropos erscheinen, es gibt auch ein neues Erscheinungsdatum für Detektiv Conan in Japan, nämlich der 93. Band, wurde angekündigt jetzt für den Sommer 18. Juli, tatsächlich nur mit einem dreimonatigen Abstand zum Band 92, was ich mir zwar endlich gewünscht hatte, aber ich jetzt irgendwie doch blöd finde, weil es jetzt ausgerechnet in der Phase ist, wo Gosho Aoyama in Japan drei neue Magic Kaito Kapitel veröffentlicht hat und deswegen bei Detektiv Conan jetzt gerade nicht so viele freie Kapitel sich danach noch angesammelt haben. Wobei ich dann vermute, dass sie, das ist zwar noch nicht angekündigt, das genaue Datum, aber es wurde ja schon gesagt, dass der 5. Magic Kaito Band im Juli erscheint und da vermute ich mal, dass sie ihn am selben Tag rausbringen, weil das machen sie in Japan öfters. Zu Band 92 ist ja auch die Heiji und Kazuha Special Edition erschienen in Japan und das Super Digest Book 90 Plus zusammen mit Band 92 alle am selben Tag. Und da vermute ich mal, dass sie auch Magic Kaito Band 5 zusammen mit Detective Conan Band 93 dann am 18. Juli rausbringen werden. Das haben sie bisher so gemacht, würde wahrscheinlich in der Zukunft Sinn machen. Auch wenn jetzt eben wir aktuell quasi nur zwei freie Kapitel von Detective Conan haben für einen 94. Band. Aber abgesehen davon haben wir in der spoilerfreien Zone noch das Thema, kommen wir nochmal auf den 21. Film zurück. Denn einen Tag bevor die Anime Night in Deutschland lief bei uns, kam die Meldung rein, dass der 21. Film offiziell den Einspielrekord von Film 20 gebrochen hat, tatsächlich. Keine 2 Monate hat es diesmal gedauert, bis eben der Purpur des Liebesbriefs den dunkelsten Albtraum überholt hat. Aktuell sind es 6,35 Milliarden Yen, ca. 51 Millionen Euro, die der 21. Film eingespielt hat. Das sind 6,33 hatte der 20. Film eingespielt, nachdem er aus den Kinos raus war. Also das sind schon heftige Größenordnungen, muss man schon mal sagen. Also der 19. Film zum Vergleich hatte am Ende seiner Kinoausstrahlung nur 4,49 Milliarden Yen eingespielt. Schwach. Und der Abstand von Film 21 zu Film 20 ist natürlich jetzt nicht sehr groß, aber das kommt noch, weil Film 21 läuft ja auch noch weiter. Da kommt halt nichts gegen an. Der Detective Conan sitzt auch jetzt immer noch an Platz 2 im japanischen Boxoffice. Ist leider eine Woche nach der Eröffnung von Die Schöne und das Biest, der Live-Action-Verfilmung mit Emma Watson, verdrängt worden von Platz 1 der Kinocharts. Aber es ist halt, da kommt halt auch kein anderer Anime-Film gegen an. Die Fairy Tail-Fans hatten sich jetzt gefreut auf Fairy Tail Dragon Cry, aber der ist halt nur mal einmal auf Platz 10 eingestiegen in den Charts und dann war gleich wieder raus und Detective Conan ist seit Wochen ganz oben mit dabei, wie immer. Ich frage mich echt, woran das liegt. Also wachsen da auch jährlich neue Generationen von Conan-Fans heran, während die alten Generationen nicht aufhören? Gut, die haben es einfacher, bei denen reißt die Serie nicht ab, ne? Im Gegensatz zu bei uns. Aber man muss auch sagen, was diese Milliardenhöhen Einspielrekorde angeht, das kann wahrscheinlich auch daran liegen, dass Kinotickets auch immer teurer werden. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Japan ist, aber hier in Deutschland ist das ja so. Ja, in Japan herrscht ja Deflation eher, also die Preise steigen da ja nicht wirklich. Von daher ist das eigentlich als richtiger neuer Rekord zu sehen, nicht wie bei uns alles durch die Inflation gefälscht quasi. Ja, ich denke einfach, Conan gehört zum Krimi-Genre und das kann man sich eigentlich immer mal wieder angucken, weil auch im normalen Fernsehen, also im normalen Genre mit echten Serien, Krimi eigentlich auch recht hoch vertreten ist und ich kenne viele, die abends öfter mal einen Krimi sehen und wenn dann gerade in Japan, wo Anime ja mehr beliebter ist als hier, dass sich dann viele sagen... Das ist Conan, der Tatort von Japan. Ja, genau. Ja. Das ist einfach so, dass man hier in Deutschland sagt man, Sonntag ist Tatortzeit, sagen viele. Also und in Japan sagt man einfach... Tatort geguckt, aber okay. Ja, du bist ja auch ein Banause. Ja. Ja, und in Japan ist es dann eben Samstag so, ist Con-Abend, deswegen ist Con, hat so gute Einschaltquoten und weil Con ja auch jedes Jahr in der Golden Week kommt, das ist ja seit 1997 ist das ja die Regel zur Golden Week, da läuft Con im Kino, da gehe ich hin, da gehe ich auch mit meinen Kindern hin irgendwie. Oder wenn die Kinder eben Fans sind, dann gehen sie ja mit ihren Eltern hin. Und vielleicht sind die Eltern, werden dann ja auch angefixt und so. Und dann, es ist jetzt auch der 5. Con-Film in Folge, der immer den Rekord gebrochen hat. Also das läuft schon so. Sensationell. Ja, also vermute ich auch mal, dass das wahrscheinlich was damit zu tun hat, dass der Publisher, der Japanische, einfach auch mehr das Internet nutzt, schätze ich mal. Social Media und alles. Das ist ja, die haben ja wahnsinnig viele Aktionen da. Mit irgendwelchen Webseiten und Gewinnspielen und Aktionen. Ich erinnere mich an die 20 und, Highlights oder Ankündigungen zu Film 20. ja, das zum war, Beispiel. Ja, also ich meine, ich dachte mir so, ja, Film 20 schafft das nicht nochmal, weil Kaito Kid so beliebt ist. Hat es Film 20 geschafft, dann habe ich ja auch gesagt, ah, Film 21 wird schon schwer haben, weil Film 20 war Jubiläum und schwarze Organisation, ja. Und jetzt schon wieder gebrochen, der Rekord. Und dabei ist es in Anführungsstrichen nur ein Film mit Kazuha und Heiji. Gut, dann sind wir auch am Ende der spoilerfreien Zone hier angekommen. Wir machen dann noch weiter mit dem Anime in Japan und dem Manga in Japan, aber da möchte uns Kevin leider nicht begleiten, obwohl wir nur Filler zu besprechen haben. Demnach verabschiede ich mich hier von Kevin. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Ciao erstmal. Wunderbar. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Gut, dann sind wir beim japanischen Anime angekommen und beginnen natürlich wie gewohnt oder wie versprochen mit den Episoden. Episode 859, der Bergfahrt der Dunkelheit. Was hat es damit auf sich, Olli? Ja, gar nichts, weil die Folge ist halt ganz in Dunkel angehalten. Deswegen der Titel, da siehst du nichts. Nee, du siehst eigentlich sehr viel. Und zwar sieht man die Detective Boys und Professor Agasa und sie machen zusammen einen Campingausflug. Sagt schon alles, ne? Soll ich aufhören zu reden? Jedenfalls sind die halt auf dem Weg zu einer Berghütte und auf dem Weg da sehen die halt, weil sie in den Bergen sind, sehen sie auch einen Bergsteiger, der da Felswand hochklettert und am Fluss fährt ein Kajakfahrer den Fluss hinunter. Und oben bei der Berghütte sind sie dann angekommen und sehen dann halt auch die beiden, halt die sie gerade gesehen haben, die sind dann in ihrer Gruppe zusammen. Das sind, glaube ich, ungefähr 4 oder 5 Leute. Und ich glaube, es sind 4 und die geraten halt in einen Streit, weil eine Person halt, ja, die, es gab da mal bei dieser Bergsteigergruppe vor 3 Jahren einen Unfall und dabei ist halt ein Mitglied der Bergsteigertruppe ums Leben gekommen, weil nämlich die eine Person, also eine Frau, ist Bergsteigen gegangen, wie üblich in so einer Gruppe, und sie ist halt ganz allein gegangen und die andere Person, die ist ihr halt hinterher und ist dabei halt vom Berg gestürzt und dabei leider umgekommen. Und deswegen wird ihr sozusagen die Schuld dafür gegeben, weil sie alleine los ist und er wollte sie retten. Und deswegen streiten die sich da gerade und die betroffene Frau sagt dann halt, ja, das muss ich mir hier nicht antun. Ich schlafe nicht mit euch in der Berghütte und schnappt sich dann ein Zelt und schläft dann unten am Fuß des Berges. Und ja, das, was ich gerade schon erzählt habe mit dem Unfall, das erfahren dann halt auch Conan und der Professor und die Detective Boys, weil sie dann halt natürlich neugierig, wie sie sind, nachfragen, ja, was ist denn passiert da vor 3 Jahren? Und dann erzählen die das dann halt. Und einer aus dieser Gruppe, das ist ein Mitarbeiter noch bei einer Wetterstation, der hat so Wetterballons dabei, bläst den dann so mit Helium auf und lässt den dann nach oben da in die Stratosphäre oder Atmosphäre oder keine Ahnung, wie das heißt. Und dann soll er halt da oben das Wetter erforschen, dieser Ballon. Und ja, das freut die Detective Boys irgendwie halt. Ballons sind gut, naja. Und dann machen halt die Gruppe, ist dann in der Nacht halt, stehen die dann alle auf und gedenken dann dem Grabstein da an der Berghütte halt, weil das Opfer ja da gestorben ist. Und dann rufen sie halt auch die Frau, die am Fuß des Berges sozusagen zeltet, die rufen sie dann an, damit die halt auch ihre Anteilnahme ausspricht. Und ja, plötzlich kommt Ayumi aus der Berghütte und Conan ist sowieso schon wach und hat die dabei gesehen und hat auch mitgebetet. Und dann kommt Ayumi aus der Hütte und erzählt, ja, sie hatte gerade einen Albtraum und kann nicht mehr einschlafen. Und eine Frau aus der Gruppe hilft ihr dann mit einem so einem Zauber da und legt sich dann mit ihr da gemeinsam in die Berghütte und dann, ja, können sie doch noch eine ruhige Nacht verbringen. Aber am nächsten Morgen finden sie dann die Frau, die da unten am Berg alleine gezeltet hat, die finden sie dann plötzlich tot auf. Und ja, dann rennen sie da runter und brauchen halt eine Dreiviertelstunde, bis sie da unten angekommen sind, das ist halt wichtig für die Tatzeit. Und die Detective Boys stellen dann auch verschiedenste Theorien auf, wie man denn von oben nach unten gelangen könnte an den Berg, weil wahrscheinlich einer der drei halt der Täter ist. Und Genta hat dann so eine ganz interessante Idee mit den Ballons, dass ja die Person mit den Ballons fliegen könnte, aber jeder, der schon mal so einen Wetterballon gesehen hat, der weiß, das ist kein Heißluftballon, der trägt das Gewicht eines Menschen nicht. Ja, Megure und Takagi werden gerufen, die ermitteln dann. Sehr interessant diesmal mit einer Drohne. Ich weiß gar nicht, ob die Drohne schon mal dabei hatten. Und damit finden sie dann im Wald den Rucksack des Opfers und dann auch die Tatwache. Und weil halt der Wald in einer anderen Richtung ist als die Berghütte, kommen sie auf die Idee, ja, das muss ein Außenstehender gewesen sein. Also die drei Leute da oben haben nichts damit zu tun. Conan sieht das noch ein bisschen anders und sieht sich dann halt oben bei der Berghütte noch mal ein bisschen um. Und stellt dann halt fest, dass der Täter doch irgendwie die Wetterballons benutzt haben müsste, weil nämlich von den 10 Stück, die der Mann mitgebracht hat, sind plötzlich nur noch 3 da. Und einen hat er ja gestern Abend steigen lassen, das heißt, es müssten noch viele da sein, 9. Aber jetzt sind nur noch 3 da, das heißt, 6 Stück fehlen. Das heißt also, der Täter muss irgendwie die Ballons benutzt haben, aber wie wir vorhin schon festgestellt haben, kann das nicht sein, weil eine Person kann nicht mit den Ballons fliegen. Also, ja, stellt sich die Frage, Wer ist der Täter? Ist es einer von den drei? Ist es ein Außenstehender? Wie hat er das gemacht, wenn er oben am Berg war, unten zur Person zu kommen und dann wieder hochzukommen? Und ja. Als ob das ein Außenstehender ist. Das war bei Detective Conan noch niemals ein Außenstehender. Also ja, bitte. Das weißt du ja nicht. Dafür nicht bei einer Filler-Folge. Ja, vielleicht das meinst du nicht. Ich erzähle hier gar nichts, ne? Sonst wäre es ja gespoilert. Ja, dann schaut euch die Folge an. Genau, das ist nämlich die Intention. Schaut euch die Folge an. Ich muss sagen, es ist eine Füllerfolge und ist halt, dient zur normalen Unterhaltung. Ist recht interessant, also kann man sich so für zwischendurch mal ansehen. Kommt aber nicht über die übliche Durchschnittsbewertung bei Füllerfolgen von 3 hinaus. Und daher vergebe ich hier 3 von 5 Wetterballons. Gut, dann machen wir noch weiter mit der nächsten Folge, Episode 860, die Sicherheitssystemfalle. Und da weiß genau, Bianca ein bisschen also, was zu. Die Folge ist auch recht kurz, geht auch gefühlt recht schnell vorbei. Sie ist halt ein Einteiler und viel scheint nicht zu passieren. Beginn tut das Ganze damit, dass Conan und Kokoro des Abends unterwegs sind mit einer Klientin, als sie plötzlich einen Mann schreien hören. Der hat nämlich beobachtet, wie irgendjemand anscheinend aus dem Fenster oder vom Balkon eines Hauses gefallen ist. Und natürlich rennen Conan und Kokoro mit ihrer Klientin zusammen in die Wohnung und inspizieren erstmal alles. Dazu kommen natürlich auch die allseits bekannten Polizisten, das Gespann aus Megure, Takagi und Chiba. Und sie sind schon fast wieder auf dem Rückweg, als Conan plötzlich eine Idee kommt. Denn ihnen ist klar, irgendwas stimmt mit dem Fall nicht ganz. Und recht schnell wird dann auch Kokoro betäubt und der Täter öffentlich dargestellt. Ich persönlich fand's relativ absehbar und relativ einfach. Also es ist keine besonders herausragende Folge. Überhaupt nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sie bewerten soll. Wenn ich mal wirklich so streng sein will wie Lasse, würde ich echt auch nur 1 von 5... Tja, was soll ich jetzt nehmen? Ich mach's ganz einfach. Ich nehme 1 von 5 Sternen. Punkt. Machen wir weiter mit den nächsten Episoden, die uns in den kommenden Wochen erwarten. Und da weiß Lasse ein bisschen was zu. Richtig, denn nachdem, erinnert ihr euch noch an diesen Cliffhanger aus Episode 850? Nee, hast du nicht schon mal danach gefragt? Ich meine, ja. Mit irgendwie was, APTX, Todesliste, Koji Haneda. Ja. Wer, das bitte? Jetzt Moment mal. 11 Folgen später greifen wir das jetzt auf. Toll. Ah, endlich. Da hängt im Manga mal, was wirklich selten vorkommt, Fälle mal wirklich ein bisschen enger zusammen und dann kriegt ihr es nicht hin, die am Stück auszustrahlen. Na gut, dafür haben wir jetzt einen ganzen Monat ohne Filler oder Remaster. Den Juni nehme ich am 3. und 10. Episode 861 und 862. Derselbe Tatort wie vor 17 Jahren, was eben der Fall mit Koji Haneda aus Band 89 und 90 sind. Und dann am 17. und 24. Juli die nächsten beiden Folgen. Der Mordfall des Geisterdetektivs, wo es ja mit Masumi Sera und der kleinen Schwester weitergeht, der ebenfalls in Band 90 erschienen ist. Haben wir also 4 Manga-Adaptionen und hoffentlich im Juli dann auch noch, wenn ihr Band 90 gelesen habt, dann wisst ihr, dass danach noch 4 Kapitel kommen, die auch daran schließen, nämlich die 4 Kapitel mit dem Verrat im Titel, die dann hoffentlich auch in 2 Folgen am Anfang Juli adaptiert werden. Es wäre zumindest zu wünschen. Ansonsten ist noch interessant, dass die Anime-Produzenten jetzt gesagt haben, ja, es gab so ein Hintergrundinterview und wir haben uns ja gefragt, was nun der genaue Grund war, warum sie die Kindergartenfolgen so verschoben haben und nicht in Reihenfolge gezeigt haben. Dazu gab es einmal, haben die Anime-Produzenten gesagt, den Grund, dass sie es eben zur Kirschblütenzeit bringen wollten. Aber da haben sie noch einen anderen Grund genannt, nämlich, dass mit Film 20 und so quasi das letzte Jahr 2016 im Anime-Kontext quasi so im Themenkomplex schwarze Organisation stand. Offensichtlich haben sie das so gefunden. Und dazu hat das nicht gepasst, dann auch in den Kindergarten-Flashback zu bringen. Deswegen haben sie den jetzt gebracht, wo auch Film 21 sich mehr auf Romance konzentrieren wird. Aha. Gut zu wissen, ja, schätze ich mal, was sie machen. Ja, so habe ich auch gerade reagiert. Also, aha. Als ob das bei Conan nicht gerade ist. Ja, da hatte ich ja echt noch dran gedacht, dass es wirklich aus Qualitätsgründen so verschoben wurde, weil wir uns ja alle super gefreut, dass die Folge echt gut dargestellt ist. Ein bisschen PR-Gelaber, glaube ich auch. Naja, sollten sich mal lieber darauf konzentrieren, das ein bisschen lückenloser, die Manga-Handlung, rüberzubringen. Weil jetzt war, das habe ich auch im Forum geschrieben, jetzt war Conan halt zwischenzeitlich nochmal mit Ai irgendwie auf einer schönen Wanderung, ne? Und hat nicht mal über Cole Janeda gesprochen, ne? Ja, egal. Hm. Egal. Ja. Zusammenhänge, wer braucht sie im Anime, ne? Ja. Kommen wir deswegen zu etwas, wo es mehr Zusammenhänge gibt, nämlich zum Manga, den aktuellen Manga-Kapiteln. Was ist jetzt lustig, dass ich jetzt diese Überleitung ohne nachzudenken gebraucht habe, denn wir haben heute nur Kapitel, die eben nicht im Zusammenhang stehen, weil das sind Magic Kaito-Kapitel, die alle 3 Jahre mal gebracht werden. Nämlich der Abschluss der Sun Halo-Kapitel, Magic Kaito Kapitel 36, der dann auch, was dann auch vermutlich im bald erscheinenden Band 5 von Magic Kaito gebracht werden wird. Kaito kann das Rätsel lösen um die mysteriöse Tür und bricht aber dabei zusammen, als er die Schlösser knacken will, und fällt um, stürzt dabei auf Aoko, die es erstmal gar nicht so lustig findet, und dann kommt auch schon die Priesterin, die Mysteriöse, rein und bedroht Kid und Aoko, denn sie will mit Hilfe der Inhalt des Tresors, den Kaito gerade geöffnet hat, den Tempel zu einem nationalen Kulturerbe machen, also quasi wie UNESCO-Welterbe, und da mit einem anderen Tempel, der in Totori ist, den es auch in echt gibt, den Rang ablaufen und durch die ganzen Touristen unglaublich reich werden, weil sie die alle dahin lockt. Aber es stellt sich raus, die Schriftrolle ist nicht drin, denn plötzlich wird die Priesterin von hinten mit einer Pistole von Aoko bedroht, denn es ist gar nicht Aoko. Als Kid auf sie draufgefallen ist, hat er nur vorgetäuscht in Ohnmacht gefallen, sondern heimlich mit ihr den Platz getauscht und sich mal wieder als Aoko verkleidet und die Schriftrolle heimlich entwendet, aber die ist sowieso wertlos, denn die ist 1000 Jahre alt und der Tresor war nicht luftdicht. Das heißt, Käfer haben sich schön dran zu schaffen gemacht und die uralte Schriftrolle zerstört und damit auch die Träume der Priesterin auf viel Geld. Kaito, der seine Verletzung durch Schmerzmittel, die er aus irgendeinem Grund dabei hatte und die für uns vorher nicht gezeigt wurden, die Schmerzen unterdrücken konnte, entkommt. Hakuba und die Polizei kommt und verhaften Yasuyo, da Kid praktischerweise auch noch mit Aokos Handy das Geständnis der Priesterin aufgenommen hat. Ende gut, alles gut, ja fast. Aoko denkt sich immer noch, aber Kaito Kid, der hat wahrscheinlich eine Maske, aber er war Kaito trotzdem so ähnlich. Und jetzt, wo sie sein Angebot annimmt, dass er sie rumfahren will, irgendwo hin, sie macht jetzt in den Zoo, weil sie hat sich Motorradhelm gekauft und will von ihm gefahren werden. Und beim Motorradfahren, wenn man das kennt als Beifahrer, legt man ja am besten die Arme komplett um den Oberkörper des Fahrers, damit man einen besseren Halt hat. Und Aoko denkt natürlich, dass Kid genau da die Schnittwunde hat und hält sich deswegen nur leicht fest, wo Kaito sie dann ermahnt, hey, wenn du dich nur so schwach an mir festhältst, dann könnte ich dich verlieren, das will ich nicht. Und da erkennt Aoko, ach, Kaito ist doch eben Kaito, und umklammert ihn ganz fest, während sie zum Zoo fahren, wobei Kaito denkt, ja, tut aber trotzdem doch noch weh. That's all, folks. Eine weitere Kaito-Kid-Geschichte mal wieder abgeschlossen. Ja, ganz niedlich am Ende, aber insgesamt irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Gosho jetzt noch eine Magic-Kaito-Geschichte machen wollte, aber irgendwie so ein bisschen, die Geschichte hätte ein bisschen mehr Polishing vertragen können, hatte ich das Gefühl. Es war an manchen Stellen ein bisschen zu schnell, dann irgendwie ein bisschen Deus Ex Machina-mäßig, dass Kid jetzt plötzlich Schmerzmittel hat, obwohl es ihm vorher so schlecht ging. Und so, und Aokos Verdacht war auch nur so halbherzig behandelt. Ja, ganz solide, aber wie gesagt, hätte ein bisschen mehr Politur gebraucht, dieser Edelstein. Ja, also mir ist ja vor allem wahrscheinlich wie auch jedem halt diese Parallele aufgefallen, die du ja auch schon im ersten Cast-Teil oder in den deinen News angesprochen hast, halt die Parallele zu Detektiv Conan mit dem Weg des Drachen. Wo ja Kid jetzt da in Bedrängnis ist und man denkt, ja, kommt der da noch rechtzeitig raus oder nicht? Und dadurch war es diesmal für mich mehr so, ja, eher so die Mystery-Schiene, was das anging, und nicht so ganz das eigentlich, was Kaito Kid sonst ausmacht, so mit Humor und Zaubertricks und so, halt auch mit diesen ganzen Rätseln da in dem Tempel da, war halt alles so Code und Rätsel lösen. Kann sein, dass Goshu durch Conan da so ein bisschen sein Stil so ein bisschen richtig, verändert das wurde, hat. Das wurde ihm ja auch schon vorgeworfen zu den Midnight Crow Kapiteln, dass es mehr Detektiv Kaito ist als wirklich Magic Kaito. Wie Kaito da irgendwie das Rätsel rausfindet. Und also ich will das Goshu nicht vorwerfen, aber man sieht schon, es ist deutlich mehr eine Detektiv-Conan-Struktur in diesen Kapiteln drin. Auch wenn wir natürlich Szenen haben, wie zum Beispiel, wo Kaito dann irgendwie mit seiner Kartenpistole Wände wegschießt oder halt innerhalb von einer Cape-Bewegung mit Aoko komplett die Klamotten tauschen kann. Ja, das ist... Er zeichnet jahrelang an Detektiv-Conan jetzt mal ein paar Kapitel. Das ist natürlich schwer, dann den Switch zu schaffen und wieder Detektiv Magic Kaito-Stil reinzubekommen. Ist ja auch irgendwo verständlich. Also, klar. Ja. Man muss auch aber schade dennoch. So ein Autor oder Mangaka zeichnet halt am besten das, worauf er auch Lust hat oder was ihm am leichtesten fällt. Weil wenn er sich jetzt wirklich zwingen müsste, komplett diesen Conan-Stil rauszulassen, das ist er selber ja gar nicht mehr. Das ist gar nicht sein Stil. Dafür müsste er sich total verstellen. Und dann wären die Kapitel auch nicht gut. Nee, das ist klar. Ja, deshalb würde ich mich hier so auf eine durchschnittliche Bewertung von 3 von 5 Kaito geht Motorrädern einlassen, weil er das ja so ganz stolz da präsentiert. Und ja, mal schauen, was uns als nächstes so erwartet. Ja, ich würde auch 3,5 von 5 Betäubungsspielkarten, die Kaito auf einmal verschießen kann, vergeben. Ja, Kaito hat jetzt Spielkarten, die, wenn sie Leute schneiden, die betäuben, quasi wie Connors Betäubungsuhr. Gut, dass Kaito die im letzten Kapitel jetzt plötzlich aus der Tasche gezogen hat. Also ich fand es sogar spannender. Ich würde sogar, das ist halt meine persönliche Meinung, sogar 4 von 5 geben. Weil ich finde eigentlich den Stil auch total gut. Gut, ich bin natürlich aber auch über Connen auf Kaito Kid gekommen. Gut, dann sind wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich weise auf unsere Kontaktmöglichkeiten connenwiki.org, connenforum.org, connennews.org, instagram.com/connennews, twitter.com/connennews, youtube.com/connennews, facebook.com/connennews und auf iTunes sind wir auch als Connencast zu finden. Da könnt ihr das kostenlos abonnieren, um keine Ausgaben mehr verzupassen. Ich sage tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja gut, danke fürs heutige Zuhören und ja, was kann man denn noch sagen? Es ist viel passiert und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.